Wie Sie bekommen, was Sie wollen. Genevieve Behrendt. Einführung. Die Kraft der Gedanken. Die Geschichte der Menschheit ist geprägt von der ewigen Suche nach der Wahrheit. Hinter der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der großen Zivilisationen der Vergangenheit und dem Vermächtnis der Denker, die unsere Zukunft am meisten beeinflusst haben, steht der Wunsch, unseren Platz in der Welt und den Sinn unserer Existenz zu erfahren. Gibt es Gott? Kann man von einer intelligenten Energie sprechen, die den Kosmos erschafft und bewegt? Sind wir das Ergebnis einer Anhäufung zufälliger Zufälle? Heute können nur wenige von sich behaupten, ihr Verständnis bis zum absoluten Verständnis der Wahrheit erhellt zu haben. Und doch gibt es privilegierte Geister, die ihr nahe gekommen sind. Einer dieser Geister war Thomas Troward. Dieses Buch wurde 1929 veröffentlicht und ist das Ergebnis der Meisterkurse, die Troward Genevieve Behrendt gab. Behrendt selbst stellte die kraftvollsten Lehren zusammen, die sie in den 4 Jahren unter Trowards Anleitung erhalten hatte, und schrieb dieses Werk in der gleichen dialogischen Form, in der sie es erhalten hatte. Trotz der Aktualität des Denkens beider Autoren haben wir versucht, diesen Text neu zu beleben, indem wir seine praktischste Essenz herausgezogen, seine Lehren neu strukturiert, seine Maximen und Affirmationen hervorgehoben und uns darauf konzentriert haben, seine besondere Anwendung für alle, die sich ihm nähern, zu erleichtern. Die Klarheit, mit der uns dieses Buch lehrt, die Kraft der Gedanken zu entdecken und zu entwickeln, mit der wir unseren inneren Zustand und unsere Umstände verändern können, macht dieses Buch so aktuell und wertvoll. Es lehrt uns, uns auf das zu konzentrieren, was wir erreichen wollen, anstatt uns in dem zu verlieren, was uns ohne das Eingreifen unseres Willens widerfährt. Schon damals hatten beide Autoren die Macht der Affirmationen und der Beobachtung unseres inneren Selbst als Mittel zur Synchronisierung mit unserer Umwelt entdeckt. Wie Troward selbst sagte, ich bin das Wort der Macht. Wenn du glaubst, dass dein Gedanke mächtig ist, ist dein Gedanke mächtig. Der Meister und der Schüler. Troward und Behrendt waren zwei ungewöhnliche Intelligenzen, die sich zu einer Zeit begegneten, als der Mensch begann, sich für neue und subtilere Realitäten zu öffnen. Ihr Vermächtnis ist eine Lehre, die über die Zeit, in der sie lebten, hinausgeht und uns unversehrt erreicht. Troward flößte seiner Schülerin eine nonkonformistische Einstellung zu sich selbst ein, als ersten Schritt zur Veränderung einer launischen und kleinlichen Realität. Wenn unser Denken schöpferisch ist, wie können wir dann nicht all unsere Anstrengungen darauf verwenden, diese schöpferische Kraft zu lenken? Es ist, als hätte man ein Rennauto und wüsste nicht, wie man das Lenkrad bedient. Offensichtlich ist es der gesunde Menschenverstand, der sich gegen den Wunsch durchsetzt, unser Schicksal und unsere Umstände zu fabrizieren, der die beiden dazu bringt, in dieselbe Richtung zu kämpfen. Thomas Troward wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts geboren. Jahrhunderts in Indien geboren. Als Sohn englischer Eltern schloss er seine akademische Ausbildung in England ab, doch sein anschließender mehr als 25-jähriger Aufenthalt in dem asiatischen Land war für seine spirituelle Suche von größter Bedeutung. Weder seine Arbeit als Richter noch seine leidenschaftliche Liebe zur Malerei waren in seinem Leben so wichtig wie sein Studium der wichtigsten heiligen Texte des Ostens, ebenso wie die hebräische religiöse Tradition und vor allem die Bibel. Im Wort Jesu Christi fand er das Licht, das er brauchte, um seine Suche zu leiten, aber er schlug einen neuen Weg ein, der über die von der Kirche aufgestellten Dogmen hinausging, und entwickelte ein philosophisches System. Dieses System sollte dem Menschen helfen, durch die Kraft der Gedanken Gesundheit, Freude und geistigen Frieden zu finden. Genevieve Behrendt war die einzige Schülerin von Troward. Einerseits wollte sie sich nie als Lehrerin aufspielen, andererseits gab es wohl niemanden, der besser geeignet war als sie, seine Lehren aufzunehmen und später weiterzugeben. Ein Beweis dafür ist, dass sich ihr Leben von 1912 bis 1914 ausschließlich um die Aufnahme von Trowards Weisheit und Lebensphilosophie drehte. Nach dieser Zeit wurde sie zur entschlossensten Verfechterin des neuen Denkens, destilliert aus den Ideen und Lehren ihres Meisters. Sie schrieb mehrere Bücher, die jedoch alle in irgendeiner Weise die Lehren vermitteln, die Troward ihr einflößte, nämlich die transformative Kraft der Gedanken zu nutzen. Ein sehr wissenschaftliches Studiengebiet. Eines der erfolgreichsten Bücher der letzten Jahre, The Secret von Rhonda Byrne, erkennt den Einfluss dieser Philosophie in seiner Entstehung an. Und der Einfluss von Troward ist viel stärker, als man denken könnte. Dieser Autor taufte sein Studiengebiet Mental Science, obwohl er später in die Strömung des New Thought aufgenommen wurde. Denn sein Ziel war es immer, die Erforschung des Seins von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus anzugehen. Er war sich bewusst, dass sein Forschungsgegenstand an die Grenzen von Theologie und Religion grenzte, und er bemühte sich, diese Grenze nicht zu überschreiten. Es gab keine späteren Wissenschaftler, die so furchtlos waren, und seine Arbeit gibt uneingeschränkt und überzeugend Antworten auf bestimmte Fragen, die viele Wissenschaftler heute vor ein Rätsel stellen. Fragen wie die nach der Wirksamkeit von Placebos BI-Patienten, deren medizinische Behandlung erfolglos war, oder nach unerklärlichen Heilungen unter dem Einfluss eines charismatischen oder mächtigen Geistes. Kurz gesagt, es geht darum zu sehen, wie sich die Kombination von Gedanken, Überzeugungen und Absichten auf unser Verhalten, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden auswirkt. Eine Wirkung, die realer ist als viele der materiellen Umstände, die wir für selbstverständlich halten. In gewisser Hinsicht demonstriert die Quantenphysik jetzt viele von Trowards Einsichten. Experimente beweisen die Macht der Absicht, das Gesetz der Anziehung, die Synchronizität zwischen inneren Zuständen und äußeren Umständen und so weiter. Es mag jedoch Menschen geben, die, obwohl sie von diesen Argumenten überzeugt sind, es unmöglich finden, diese Tatsachen in sich selbst zu verwirklichen. Alle Schlüssel sind in diesem Buch enthalten. Sie sollten es lesen, es studieren und das Gelernte in die Praxis umsetzen. Sie werden selbst sehen, wie weit die Kraft ihrer Gedanken reichen kann. Kein guter Mensch sollte verloren gehen. Was war, muss für immer bestehen. Robert Browning. Ich verstehe, dass alles, was Gott tut, von Dauer ist. Nichts wird hinzugefügt, nichts wird weggenommen. Was ist, war vorher. Was sein wird, ist schon. Und Gott stellt wieder her, was vergangen ist. Prediger, Verse 3, 14, 15. Erstes Kapitel. Wie man bekommt, was man will. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, 32. Die Gesetze des Lebens. Das Wahrhaftigste am Leben ist, dass es in sich selbst Freude und absolute Freiheit enthält. Freiheit des Geistes, des Körpers und der Umstände. Machen Sie nicht den typischen Fehler, alles nur vom materiellen Standpunkt aus zu beurteilen. Das Leben füllt den ganzen Raum aus, und durch das Verständnis und die Anwendung seiner Gesetze kann man eine bestimmte Qualität der schöpferischen Kraft lenken, die, wenn sie vom Willen festgehalten wird, durchaus in der entsprechenden physischen Form reproduziert werden kann. Wenn die Gesetze des Lebens bekannt sind, verschafft uns dieses Wissen Einsichten, die uns befähigen, jeden Umstand oder jeden widrigen Zustand zu kontrollieren. Sehen Sie sich eine Blume an. Sie ist wunderschön, finden Sie nicht auch, und zeigt das nicht die unbestreitbare Anwesenheit einer großen Intelligenz, die sich durch Schönheit, Form, Farbe und vor allem durch Freude ausdrückt. Die Intelligenz, die sich im menschlichen Geist als eine Kraft der Initiative und der Auswahl ausdrückt, ist der höchste Ausdruck intelligenten Lebens. Pflanzen, Tiere und Menschen repräsentieren dieselbe universelle Kraft. Der einzige Unterschied liegt in ihrem unterschiedlichen Grad an Intelligenz. Die Intelligenz ist in uns vorhanden, aber sie kann nur zunehmen, wenn sie konstruktiv genutzt wird. Die Grade der Intelligenz. Je höher ihre Intelligenz ist, desto leichter fällt es ihnen, die höhere Ebene der schöpferischen Energie umzusetzen. Je mehr sie ihre Intelligenz entwickeln, und damit meine ich nicht intellektuell oder durch das Lesen von Büchern, sondern durch Selbstlernen, desto leichter werden sie beobachten können, wie ihre alten, begrenzten Vorstellungen darüber, was sie nicht sind oder nicht sein, tun oder haben können, fast unmerklich verschwinden. Wenn sie die Intelligenz nutzen und darauf vertrauen, dass sie sie zu Gott führt, werden sie schließlich erkennen, dass auch sie Teil dieser höheren Intelligenz sind, so wie ein Wassertropfen Teil des Ozeans ist. Du bist kein Opfer, sondern ein Teil des Universums. Der höhere Grad der Intelligenz ist diejenige Lebensform, die in der Lage ist, sich selbst im Verhältnis zu aller existierenden Intelligenz zu erkennen. Wenn sie davon überzeugt sind, dass jede physische Realität oder jeder Umstand seinen Ursprung in den Aktivitäten des Geistes, unserem Denken, hat, sind sie in der Lage, jede Art von Widrigkeit zu überwinden. Denn dann versteht man, dass es immer möglich ist, seine Gedanken zu kontrollieren. Wir müssen immer die Entschlossenheit haben, unser eigenes Denken zu erschaffen. Sie müssen für sich selbst und auf ihre eigene Weise denken, unabhängig davon, was ihre Vorgänger gedacht haben, und unabhängig davon, ob einer von ihnen die gewünschten Ziele erreichen konnte. Das Geheimnis der Kontrolle der Lebenskräfte, die Fähigkeit, die unerschöpfliche Kraft zu nutzen, die in den Gesetzen ihrer eigenen Natur liegt und die ihnen zusteht, hängt davon ab, dass sie sich ihrer Präsenz bewusst sind. Der individuelle Verstand ist das Instrument, durch das unsere höchste Form der Intelligenz, deren Macht immens ist, versucht, sich auszudrücken. Wenn Sie eine Situation als jenseits Ihrer Kontrolle betrachten, wird sie wirklich jenseits Ihrer Kontrolle. Was nützt der Anspruch auf Glauben, wenn die eigenen Handlungen ihn nicht beweisen? Ohne seine Offenbarungen wäre Gott ein Nichts. Denken ohne Handeln ist unwirksam. Die Erkenntnis, dass du untrennbar mit der Freude, dem Leben, der Intelligenz und der Kraft des großen Ganzen verbunden bist, ohne Zögern festgehalten und in die Tat umgesetzt, wird jedes Problem lösen. Denn dein Gedanke wird bestimmte Ideen des höchsten Grades an Intelligenz und Kraft in die Tat umsetzen, die natürlich die niedrigeren Ebenen kontrollieren. Wie man sich den Weg erhält. Wir müssen erkennen, dass die Ursache für unsere Misserfolge oder für unser anhaltendes Unglück in uns selbst liegt. Hartnäckiges und sicheres Bemühen bringt immer Befriedigung. Versuchen Sie, die Kraft des positiven Denkens und Fühlens zu nutzen, um positive Ergebnisse zu erzielen. Intelligenz manifestiert sich immer in der Fähigkeit zu reagieren. Alle Aktionen des evolutionären Prozesses des Lebens, von seinen unbelebten Anfängen bis zu seiner Manifestation in menschlicher Form, sind eine kontinuierliche intelligente Reaktion. Wenn Sie sich entscheiden, die Präsenz einer universellen Intelligenz anzuerkennen, die die gesamte Natur durchdringt, werden Sie auch eine entsprechende verborgene Reaktionsfähigkeit erkennen, die tief in allem Existierenden verborgen ist, in Bäumen, in Grashalmen, in Blumen, in Tieren und in der Tat in allem und die immer bereit ist, in Aktion zu treten, wenn sie aufgerufen wird. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles ist Leben und alles ist Gesetz und Ordnung. In Wirklichkeit gibt es keine Zufälle und wir können nie sagen, das ist zufällig geschehen. Der beste Weg, um zu lernen, ist, vergangene Erlebnisse noch einmal zu erleben. Analysieren Sie, welche Gedanken und Gefühle vorhanden waren, als Sie Ihr Ziel erreicht haben und welche, als Sie gescheitert sind. Ziehen Sie dann Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Keine geschriebene oder gesprochene Lehre kann dies ersetzen. Der Zweck des Lebens besteht darin, unserer Freude, Schönheit und Kraft durch ein bestimmtes Instrument Ausdruck zu verleihen, unsere Gedanken. Welche Rechtfertigung Sie auch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt zu haben glaubten, jedes Gefühl der Entmutigung, Unzufriedenheit oder Angst schiebt die Verwirklichung Ihres Wunsches immer weiter von Ihnen weg. Sie können sich von einem schädlichen Gedanken befreien, indem Sie eine positive geistige Einstellung zu Ihrem innersten Wunsch beibehalten, als wäre er eine vollendete Tatsache, sei es ein Geisteszustand oder etwas Materielles. Gedanken lenken. Es ist nicht möglich, gleichzeitig positive und negative Gedanken zu haben. Wenn du eine Sache denkst und eine andere sagst, ist dein Gedanke eins. Sie sagen automatisch das eine und denken das andere. Kurz gesagt, Ihre Worte sind nicht der Ausdruck des Gedankens, der in Ihrem Kopf ist. Versuchen Sie, sich gleichzeitig als Leistungsträger und als Versager zu sehen. Sie werden feststellen, dass es unmöglich ist, gleichzeitig positive und negative Gedanken zu haben. Als Individuum können Sie die Umstände kontrollieren, indem Sie Ihre persönliche Beziehung zu der Intelligenz, die das Universum regiert, verstehen. Wenn die drei schlimmsten Feinde, Furcht, Angst und Entmutigung, Sie angreifen, um Ihren Geist und Körper zu vergiften, wecken Sie Ihre Kraft, das anzuziehen, was Sie sich wünschen. Beginnen Sie sofort tief zu atmen und wiederholen Sie so schnell Sie können, laut oder leise, die folgende Affirmation, die ein mächtiges Gegenmittel gegen dieses Gift und eine starke Garantie für die Anziehung Gottes ist. Du musst sagen, das Leben in mir ist untrennbar mit allem existierenden Leben verbunden und ganz und gar meinem persönlichen Fortschritt gewidmet. Sei nicht ungeduldig mit dir selbst, wenn du bei all deinen Versuchen nicht erfolgreich bist. Es ist die Absicht, die zählt. Sei fleißig und geduldig, und der Erfolg wird sich schließlich einstellen. Zweites Kapitel: Wie man widrige Umstände überwindet. Es gibt kein Gut oder Böse. Es ist das menschliche Denken, das es so erscheinen lässt. William Shakespeare: Der grundlegende oder ursprüngliche Geist. Um widrige Umstände zu überwinden oder günstige zu erhalten, ist es notwendig, etwas über den grundlegenden oder ursprünglichen Geist zu wissen und über die Beziehung, die wir zu ihm haben. Es ist nicht notwendig, die Realität der physischen Welt zu leugnen oder sie als eine Illusion zu betrachten. Im Gegenteil, indem man die Existenz des Physischen anerkennt, wird man Zeuge der Verwirklichung eines großen, unsichtbaren und schöpferischen Prozesses. Das Lebensprinzip, das uns beseelt, ist das Leben des Denkens und der Sinne selbst. Du bist ein Vehikel, ein Übertragungsmedium des schöpferischen Geistes des Lebens. Sie können die Umstände und Bedingungen ihrer individuellen Welt, deren Eckpfeiler sie selbst sind, kontrollieren, indem sie ihre Gedanken und Empfindungen in Übereinstimmung mit den ursprünglichen und intelligenten Kräften des Lebens bringen. Seien sie praktisch in ihrem Denken und fleißig in ihrem Handeln. Der Lebenskeim in ihnen ist eine Intelligenz, die alle Kräfte des Universums anrufen kann, aber nur durch ihre Intelligenz wirken kann, je nachdem, was sie zuversichtlich glauben, dass sie erreichen können und werden. Gießen sie die widrigen Umstände, mit denen sie konfrontiert sind, in einen stetigen Strom des Vertrauens in die Macht Gottes in ihnen, und dadurch werden sie sich verändern. Sie werden in der Lage sein, ihren eigenen Geist in Bezug auf den universellen Geist zu ändern. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und alle Ihre geistigen Fähigkeiten so weit wie möglich und bemühen Sie sich, den Gedanken vor Ihrem geistigen Auge zu behalten, dass jeder physische oder materielle Zustand Ihres Lebens eine Reaktion auf Ihre gewohnheitsmäßige Tendenz des Denkens ist und dass diese Ihre gedankliche Tendenz schließlich zur Reproduktion der Art und Weise wird, wie Sie Ihr persönliches Leben im Verhältnis zum Leben als Ganzes betrachten. Es ist wichtig zu erkennen, dass Sie als Individuum ein spezialisiertes Zentrum sind, durch das die Kraft und die Essenz des Lebens Gestalt annehmen, die genau auf Ihre gewohnheitsmäßigen Vorstellungen reagieren. Die Beziehung zwischen dem individuellen Verstand und dem universellen Verstand ist eine wechselseitige. Ihr müsst dieses Prinzip der Gegenseitigkeit verstehen, um zu begreifen, warum Ihr das Leben manchmal nicht genießt und dennoch zu seinem vollen Genuss gelangen könnt. So wie das Gesetz der Schwerkraft zeigt, warum Eisen im Wasser sinkt, so kannst du es zum Schweben bringen. Der universelle Verstand hat ihren Verstand zu dem direkten Zweck geschaffen, sich durch sie auszudrücken. Die Wechselwirkung zwischen deinem Geist und dem universellen Geist könnte man mit einem Baum und seinen Ästen vergleichen. Ihr Verstand ist der spezifische Ausdruck des universellen Verstandes, aus dem sie ihre Denkkraft schöpfen, so wie der Ast eines Baumes ein spezifischer Teil des Baumes ist, nicht getrennt von ihm, sondern einer seiner Teile. So besteht zwischen dem universellen Geist oder Leben und seinem besonderen Ausdruck, deinem Geist, eine ständige Wechselwirkung, genau wie zwischen dem Baum und seinen verschiedenen Teilen, denn die Zweige und Blätter ernähren sich ständig von seinem Stamm. Die Handlung deines Gedankens ist die besondere Handlung des universellen Geistes. Wenn ihr euch glücklich und zufrieden seht und euren Geist durch die ständige Wiederholung einer fröhlichen Affirmation erhebt, werdet ihr sehen, wie schnell die entsprechende Reaktion eintritt. Ungünstige Umstände werden überwunden, indem man die Ursache für sie umkehrt, nämlich die Gedanken selbst. Angst und Furcht ziehen immer Umstände ihrer eigenen Art an. Kehren Sie diese Tendenz um und erschaffen Sie nur solche Gedanken, die Harmonie und Sicherheit hervorbringen. Auf diese Weise werden die widrigen Umstände verschwinden, und an ihrer Stelle werden die Bedingungen erscheinen, die ihrer veränderten Mentalität entsprechen. Wir erschaffen Umstände durch unsere Gedanken. Wenn Sie Ihre Gedanken präzise und intelligent ordnen und in sich selbst nach Lösungen für Ihre Probleme suchen, anstatt im Außen, können Sie sicher sein, dass Ihnen Ideen kommen werden, die, wenn Sie ihnen folgen, neue Umstände schaffen, die sich von denen der Natur unterscheiden. Stellen Sie sich die Kraft des Wassers vor, die von der Natur spontan bereitgestellt und vom Menschen genutzt wird, um eine Windmühle anzutreiben. Wir sehen, dass diese Kraft nicht nach unserem Willen größer oder kleiner wird, sondern dass der Mensch sie verstärkt und sie seinen Bedürfnissen anpasst zu seinem eigenen Nutzen. Die wahre Ordnung des schöpferischen Prozesses ist genau das Gegenteil von dem, was wir gewöhnlich denken. Denn Denken und Fühlen sind die ursprünglichen Ursachen, die die äußeren Bedingungen formen, und nicht umgekehrt. Dies ist das Grundprinzip, aus dem sich das allgemeine Gesetz des gesamten schöpferischen Prozesses ergibt, um seine ganze Intelligenz und Energie zur Entfaltung zu bringen. Das Gesetz lautet: Der Mensch wird, was er denkt. Wenn Sie sich aus einer unerwünschten Situation befreien wollen, müssen Sie die wissenschaftliche Methode des bejahenden Denkens übernehmen und sie als entscheidenden Faktor in Ihrem Leben anwenden. Ihre Intelligenz ist das Instrument, durch das die große Intelligenz des Universums ständig konkrete Formen annimmt. Die ständige Anerkennung dieser Tatsache wird sie in die Lage versetzen, einen Ausweg aus allen Gefühlen der Begrenzung zu finden, die sich in ihrer individuellen Erfahrung manifestieren können. Lernen Sie, für sich selbst zu denken. Keiner kann für einen anderen denken. Ihre Ideen müssen das Ergebnis einer entschlossenen Bemühung sein, Ihre eigene individuelle Intelligenz als das Instrument zu erkennen, in dem sich die höhere Intelligenz ständig verwirklicht. Wenn Sie von der Kraft Ihres eigenen Denkens hinreichend überzeugt sind, werden Sie keine andere unterstützende Kraft als Ihre eigene Überzeugung benötigen. Wir werden unsere Beziehung zum großen Ganzen nicht vollständig verstehen, wenn wir nicht begreifen, dass es nicht nur eine schöpferische, sondern auch eine gestaltende Kraft ist. Das Gesetz des Lebens lautet Gott und Gesellschaft. Ihr seid die Gesellschaft. Und wenn ihr von dieser Verbindung profitieren wollt, dürft ihr nicht einen Moment lang untätig sein. Es wird Zeiten geben, in denen es Ihnen schwer fallen wird, Ihre Gedanken von der äußeren in die innere Sphäre des Schöpferprinzips zu verlagern und sie dort fröhlich zu halten, bis die äußeren Bedingungen auf die Ideen, die Sie im Kopf haben, reagieren. Aber Tatsache ist, dass es niemals zu Spannungen kommen darf. Unter keinen Umständen sollten Sie sich erlauben, in die Gewohnheit müßiger Träumerei zu verfallen. Die materielle Seite des Lebens ist nicht zu verachten, denn sie ist das Äußere des entsprechenden Inneren und hat daher ihre Bedeutung und ihren Platz. Es ist jedoch zu vermeiden, dass der Erwerb materieller Güter das vorrangige Ziel ist. Wenn jedoch bestimmte äußere Tatsachen in Ihrem Lebenskreis auftauchen, müssen Sie mit ihnen sorgfältig und mit gesundem Menschenverstand arbeiten. Denken Sie daran, dass die Dinge Symbole sind und dass das, was sie symbolisieren, wichtiger ist als das Symbol selbst. Die Naturgesetze. Das Wissen, dass die Natur dir in demselben Maße gehorcht, wie du ihr gehorchst, führt immer zur Freiheit. Das wichtigste und wichtigste Naturgesetz ist die Harmonie. Sie werden die Ergebnisse des Gesetzes der Harmonie in der schönen Welt um sie herum sehen. Wenn du die Vorschläge der Natur befolgst und dem Gesetz folgst, wirst du alle Vorteile erhalten, die sie dir bieten kann. Gesundheit, Kraft, Freude und so weiter. Denn all ihre Gesetze bringen Freiheit und Harmonie. Sie werden feststellen, dass die Natur auf die gleiche Weise reagiert, solange ihre Gedanken und Handlungen mit ihren Gesetzen übereinstimmen. Wir können erschaffen, was wir brauchen und beseitigen, was wir nicht wollen. Der Gedanke als solcher ist immer schöpferisch, ob gut oder schlecht. Es reicht nicht aus, 15 Minuten am Tag in den Geist ihres Denkens einzudringen, mit dem inneren Vertrauen, dass sie eine unbestechliche und zielsichere Energie auf eine gewünschte physische Manifestation lenken. Dann verbringen sie den Rest ihrer wachen Momente in Zweifel und Angst. Wenn sie ihr Gefühl des Glaubens stimulieren, wird die Reaktion unmittelbar sein. Um Zweifel und Angst zu beseitigen, verwende ich selbst am häufigsten den folgenden Gedanken. Mein Geist ist ein Zentrum göttlichen Wirkens. Das göttliche Wirken strebt immer nach Ausdehnung und vollständigem Ausdruck. Und das beinhaltet die Erzeugung von etwas, das über das hinausgeht, was ich bisher erreicht habe. Etwas völlig Neues, das ich in früheren Erfahrungen nicht erfahren habe. Und das durch eine geordnete Abfolge von Wachstum erreicht wird. Da also das Göttliche seine eigene Natur nicht ändern kann, muss es in gleicher Weise in mir wirken. Daher wird sich meine eigene Welt, deren Zentrum ich bin, vorwärts bewegen und neue Bedingungen schaffen, die immer über die hinausgehen, die ich zuvor geschaffen habe. Wann immer Sie das Gefühl haben, dass Ihr Weg in die Freiheit behindert wird, bemühen Sie sich, so gut Sie können, im Geiste Ihrer Behauptung zu leben, und Sie werden bald feststellen, dass Ihr Geist Ideen empfängt, die Sie, wenn Sie ihnen folgen, auf den Weg der absoluten Freiheit führen werden. Obwohl die Angst der zerstörerischste geistige Feind ist und in allem allgegenwärtig zu sein scheint, sind Sie besser in der Lage, sich zu schützen, wenn Sie begreifen, dass die Angst genauso wahrscheinlich auftritt wie der Glaube selbst. Das hängt allerdings von der Qualität der Gedanken ab, die Sie hegen. In dem Moment, in dem Sie Angst verspüren, gehen Sie, wenn möglich, an die frische Luft und laufen Sie 2 oder 3 Kilometer zügig, atmen Sie tief durch, halten Sie das Kinn hoch und die Brust aufrecht. Stellen Sie sich vor, dass Sie der König von allem sind, was Sie sehen, und nehmen Sie eine richtig beherrschende Haltung ein. Wiederholen Sie bei jedem Atemzug diese Affirmation: In diesem Augenblick atme ich das Leben, die Liebe und die Kraft des Universums ein. Halten Sie den Atem eine Sekunde lang an, während Sie diese Affirmation in der Mitte Ihres Geistes halten. Dann atme mit demselben Gedanken aus und übertrage ihn, so dass er mit dem Äther des Universums verschmilzt. Ich und mein Vater der Liebe sind eins. Wenn du nicht nach draußen gehen kannst, nimm die gleiche Haltung an, wo immer du bist. Atme tief ein, wiederhole die Affirmation und fühle wirklich, dass du beschützt bist und dass die ganze Liebe und Kraft, die das Leben dir zu übermitteln hat, zu dir kommt. Die Angst wird verschwinden und sie können das, was sie getan haben, wieder aufnehmen. Übung führt zur Vollkommenheit. Drittes Kapitel. Wie kann der Wille gestärkt werden? Alles Gute, das wir uns gewünscht, erhofft oder erträumt haben, wird existieren, und zwar nicht in ähnlicher Form, sondern genau in der Form, die wir erhoffen. Robert Browning. Die Bedeutung des Willens. Es ist sehr wichtig, unseren eigenen Willen ausreichend zu kennen, damit wir ihn nicht vergeuden oder verlieren, weil wir seinen Platz und seine Macht nicht verstehen. Situationen, die aus reiner Willenskraft entstanden sind, verschwinden, sobald diese nachlässt. Die Willenskraft ist die kontrollierende Kraft des Geistes, die die Gedanken in einer bestimmten Richtung hält, bis ein Ergebnis erreicht ist. Der Wille ist ein Stabilisator des Denkens. Wenn die Vorstellungskraft die schöpferische Funktion ist, ist der Wille das zentralisierende Prinzip und seine Funktion besteht darin, die Vorstellungskraft in die richtige Richtung zu lenken. Erfolg oder Misserfolg hängen nur von einer Sache ab, der geistigen Kontrolle. Der Wille ist der kontrollierende Faktor und seine Funktion ist immer dieselbe, die geistigen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, damit sie die ihnen zugedachte Arbeit leisten können. Mit einem gut ausgebildeten Willen ist es möglich, einen Gedanken zu wählen, ihn festzuhalten, bis er seine Aufgabe erfüllt hat, ihn loszulassen und dann einen anderen Gedanken zu wählen und diesen Vorgang, wenn gewünscht, immer wieder zu wiederholen. Kurz gesagt, Sie können arbeiten, wenn Sie arbeiten müssen und Spaß haben, wenn Sie Spaß haben müssen. Ein gut ausgebildeter und gut entwickelter Wille hält uns bei jeder Tätigkeit, die wir wünschen, ohne uns zu belasten, und sein Gebrauch verursacht niemals ein Gefühl der Ermüdung. Das Prinzip der Willensentwicklung besteht darin, eine ruhige und stille Entschlossenheit anzunehmen, um eine bestimmte geistige Haltung aufrechtzuerhalten, trotz aller Versuchungen, die dagegen auftauchen können, in dem Wissen, dass sich dadurch das gewünschte Ergebnis einstellen wird. Den Willen trainieren. Indem man den Willen schult, wird man sich der gewaltigen Kraft bewusst, die auf den Ebenen des Prinzips oder der ersten Ursache aller scheinbar physischen Dinge wirkt. Diese Kraft ist die lebendige Intelligenz des Universums. Erklären Sie sich selbst klar und deutlich, was Sie sich wünschen. Im Wissen, dass es sich als objektive Tatsache herauskristallisieren wird und im Vertrauen darauf, dass es so sein wird, weil Ihr Wille auf die formlose schöpferische Intelligenz einwirkt und bewirkt, dass es die Form annimmt, für die Sie sich entschieden haben. Unsere gesamte Umgebung ist das Ergebnis unseres Denkens. Es ist wichtig zu verstehen, dass jede Neigung, den Willen zu erzwingen, schädlich wäre und vermieden werden sollte. Sobald wir uns des Platzes und der Macht des Willens in unserer geistigen Sphäre voll bewusst werden und die schöpferische Energie durch die Formulierung unserer Wünsche am Werk halten, werden wir verstehen, dass der Wille trainiert werden kann. Und wir werden uns nie wieder gut fühlen, wenn wir ihn nicht ständig einsetzen, denn das wäre wie ein halbherziges Leben. Der beste Weg, den Willen zu stärken, besteht darin, Übungen nur zu diesem Zweck zu machen und dabei immer daran zu denken, dass unsere Bemühungen auf Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung gerichtet sind. Mit einem gut entwickelten und geschulten Willen werden Ihre Gedanken niemals von dem Bewusstsein abschweifen, dass alles ein Teil des Lebens und daher gut ist und dass die Natur von ihrer physischen Erscheinung bis zu ihren geheimsten Tiefen ein Silo des Guten ist. In eurer Kraft liegt der Schlüssel zu euren größten Schätzen und was auch immer es ist, wovon ihr euch zu irgendeiner Zeit und an irgendeinem Ort am meisten angezogen fühlt, wisst, dass ihr in diesem Moment in Kontakt mit dem Geist des Lebens seid. Wenn du das verstehst, wirst du aus den universellen Quellen der Lebensenergie trinken, die das Dasein zu einem Akt der Freude machen und die, indem sie ihre Schwingungen ausstrahlen, jede schädliche Erfahrung vertreiben können. Dies ist zweifelsohne Grund genug, den Willen zu entwickeln. Der Wille ist schwach, weil er nicht geübt wird. Ihn zu formen ist ähnlich wie das Training zur Stärkung der Muskeln. Seine Entwicklung ist allmählich. Nur der Wille kann den Willen entwickeln. Deshalb beginnt man mit dem, was man zur Hand hat, und vergrößert und stärkt ihn durch die Arbeit an sich selbst. Die Willensschwäche äußert sich auf zwei Arten: Überaktivität und Apathie. Es ist ratsam, jeden Tag mit dem Ziel zu beginnen, nichts zu überstürzen und keine Aufgabe unerledigt zu lassen. Sich in diese Richtung zu bemühen, ist von unschätzbarem Wert. Was die Ausübung des Willens anbelangt, so sollte es nur ein Ziel geben, seine Entwicklung und Stärkung. In dieser Zeit solltest du nicht daran denken, deine Fertigkeiten oder Fähigkeiten zu verbessern, denn wenn es irgendwelche Hintergedanken gibt, wird die Schulung des Willens, die die Hauptsache ist, aus den Augen verloren. Übung des Willens. Kultivieren Sie das Gefühl der Freude, der Zufriedenheit und beginnen Sie die Übung mit diesem Gefühl, entschlossen, sie mit einer glücklichen Geisteshaltung auszuführen. Dies ist sehr wichtig. Führen Sie die Übung zu einer Zeit durch, zu der Unterbrechungen am wenigsten wahrscheinlich sind, und zwar an 7 aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils 10 Minuten lang. Wenn es während der Übung zu einer Unterbrechung kommt, fangen Sie wieder von vorne an. Wenn Sie die Übung eines Tages vergessen, bevor Sie die 7-tägige Serie beendet haben, fangen Sie wieder am ersten Tag an, bis Sie es schaffen, die Übung ohne Unterbrechungen zu beenden. Legen Sie Papier und Bleistift bereit, bevor Sie beginnen. Nehmen Sie dann 50 Streichhölzer, Perlen, Knöpfe, Papierstücke oder andere kleine Gegenstände und werfen Sie sie langsam und ruhig in eine Schachtel, eines nach dem anderen, mit einem Gefühl der Freude und Zufriedenheit und mit der Erklärung: Ich tue dies, indem ich meinen Willen übe. Der wichtigste Gedanke ist, dass Sie sich darin üben, die Frucht eines geformten Willens zu erlangen, und das ist der Grund, warum Sie das Gefühl der Freude kultivieren müssen. Die einzige Methode, mit der du die Entwicklung des Willens studieren kannst, ist die Selbstanalyse und die Selbstbeobachtung. Wenn du also die Übung beendet hast, stelle dir Fragen wie diese: Was habe ich bei der Übung gedacht? Habe ich gedacht, dass ich wirklich den Willen kultivieren werde, oder habe ich sie nur gemacht, weil mir gesagt wurde, dass ich sie machen soll? Habe ich mich richtig konzentriert, als ich die Streichhölzer in die Schachtel geworfen habe, oder habe ich mich mehr darum gekümmert, wie sie fallen, oder habe ich mich von anderen Gedanken, guten oder schlechten, ablenken lassen? Habe ich darauf geachtet, wann ich fertig bin, oder habe ich bewusst Gedanken der Befriedigung und Freude genährt? Hatte ich das Gefühl, dass ich mich in einer Anspannung befand, oder habe ich meinen Willen gestärkt? Glaube ich wirklich, dass ich irgendwann den Willen bilden werde, wenn ich lange genug durchhalte, um ihn zu zeigen? Und so weiter und so fort. Schreiben Sie diese Reihe von Fragen und Antworten auf ein Blatt Papier. Sie werden es interessant und ermutigend finden, diese Notizen später noch einmal durchzulesen, um Ihre Fortschritte zu beobachten. Sie können das Interesse an dieser Übung wecken, indem Sie Ihre Entschlossenheit oder Ihr Ziel variieren. Das heißt, Sie können eine bewusste Haltung des fröhlichen Willens zur Macht beibehalten, eine des starken Willens zur Macht, eine des friedlichen Willens zur Macht, eine der Zufriedenheit und so weiter. Diese Variationen der Übung führen zur Erlangung eines festen und starken Willens sowie zu einem intelligenten Gebrauch desselben. Drittes Kapitel: Wie kann der Wille gestärkt werden? Alles Gute, das wir uns gewünscht, erhofft oder erträumt haben, wird existieren, und zwar nicht in ähnlicher Form, sondern genau in der Form, die wir erhoffen. Robert Browning. Die Bedeutung des Willens. Es ist sehr wichtig, unseren eigenen Willen ausreichend zu kennen, damit wir ihn nicht vergeuden oder verlieren, weil wir seinen Platz und seine Macht nicht verstehen. Situationen, die aus reiner Willenskraft entstanden sind, verschwinden, sobald diese nachlässt. Die Willenskraft ist die kontrollierende Kraft des Geistes, die die Gedanken in einer bestimmten Richtung hält, bis ein Ergebnis erreicht ist. Der Wille ist ein Stabilisator des Denkens. Wenn die Vorstellungskraft die schöpferische Funktion ist, ist der Wille das zentralisierende Prinzip, und seine Funktion besteht darin, die Vorstellungskraft in die richtige Richtung zu lenken. Erfolg oder Misserfolg hängen nur von einer Sache ab, der geistigen Kontrolle. Der Wille ist der kontrollierende Faktor, und seine Funktion ist immer dieselbe: die geistigen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, damit sie die ihnen zugedachte Arbeit leisten können. Mit einem gut ausgebildeten Willen ist es möglich, einen Gedanken zu wählen, ihn festzuhalten, bis er seine Aufgabe erfüllt hat, ihn loszulassen und dann einen anderen Gedanken zu wählen und diesen Vorgang, wenn gewünscht, immer wieder zu wiederholen. Kurz gesagt, Sie können arbeiten, wenn Sie arbeiten müssen, und Spaß haben, wenn Sie Spaß haben müssen. Ein gut ausgebildeter und gut entwickelter Wille hält uns bei jeder Tätigkeit, die wir wünschen, ohne uns zu belasten, und sein Gebrauch verursacht niemals ein Gefühl der Ermüdung. Das Prinzip der Willensentwicklung besteht darin, eine ruhige und stille Entschlossenheit anzunehmen, um eine bestimmte geistige Haltung aufrechtzuerhalten, trotz aller Versuchungen, die dagegen auftauchen können, in dem Wissen, dass sich dadurch das gewünschte Ergebnis einstellen wird. Den Willen trainieren. Indem man den Willen schult, wird man sich der gewaltigen Kraft bewusst, die auf den Ebenen des Prinzips oder der ersten Ursache aller scheinbar physischen Dinge wirkt. Diese Kraft ist die lebendige Intelligenz des Universums. Erklären Sie sich selbst klar und deutlich, was Sie sich wünschen. Im Wissen, dass es sich als objektive Tatsache herauskristallisieren wird und im Vertrauen darauf, dass es so sein wird, weil Ihr Wille auf die formlose, schöpferische Intelligenz einwirkt und bewirkt, dass es die Form annimmt, für die Sie sich entschieden haben. Unsere gesamte Umgebung ist das Ergebnis unseres Denkens. Es ist wichtig zu verstehen, dass jede Neigung, den Willen zu erzwingen, schädlich wäre und vermieden werden sollte. Sobald wir uns des Platzes und der Macht des Willens in unserer geistigen Sphäre voll bewusst werden und die schöpferische Energie durch die Formulierung unserer Wünsche am Werk halten, werden wir verstehen, dass der Wille trainiert werden kann. Und wir werden uns nie wieder gut fühlen, wenn wir ihn nicht ständig einsetzen, denn das wäre wie ein halbherziges Leben. Der beste Weg, den Willen zu stärken, besteht darin, Übungen nur zu diesem Zweck zu machen und dabei immer daran zu denken, dass unsere Bemühungen auf Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung gerichtet sind. Das Gefühl des Schutzes leben. Das Gefühl des Schutzes entsteht in uns durch das Wissen, dass wir von der allmächtigen, allgegenwärtigen, intelligenten Kraft des Lebens beschützt werden. Dann weiß man klar, dass man lebt, und dieses Wissen bringt ein Gefühl der Sicherheit mit sich, das nichts Physisches bieten kann. Eine der befriedigendsten und tröstlichsten Empfindungen ist die, von innen heraus geschützt zu sein. Schutz ist eine dem Leben innewohnende Qualität. Deshalb nimmt er den ganzen Raum ein und steht immer zur Verfügung, um in jeder Form des Ausdrucks angerufen zu werden. Im Geist des Menschen wohnt eine Kraft, die es uns ermöglicht, mit der unbegrenzten und universellen Kraft Gottes in Kontakt zu kommen und uns in sie einzuhüllen. Es ist notwendig, sich zu bemühen, im Geist jederzeit die Gegenwart des eigenen wahren Selbst aufrechtzuerhalten, das der einzig wahre Schutz ist, eins mit allem Leben und der Intelligenz, die uns nicht nur schützt, sondern auch alles erleichtert. Wie man Gesundheit und Harmonie entwickelt. Um die körperliche Gesundheit zu verbessern, sollte man sich bemühen, seine Gedanken so harmonisch wie möglich zu halten und sich geistig vorzustellen, dass es einem gut geht und man die nützlichen und freudigen Aktivitäten des täglichen Lebens ausführt. Jene Tätigkeiten, die ein gesunder Mensch ganz natürlich ausüben würde, immer in dem Bewusstsein, dass das schöpferische Prinzip des Lebens in einem selbst harmonisch wirken muss, um harmonische körperliche Ergebnisse hervorzubringen. Wenn wir unsere Gedanken auf das mentale Bild des Gesundheitszustandes richten, den wir uns wünschen, können wir dieses mentale Bild entwickeln, indem wir fest in seinem Prototyp leben, unabhängig von den Bedingungen oder Symptomen, die wir haben. Auf diese Weise wäre das geistige Bild ein Same, den wir säen, so dass sich der Gedanke im Unterbewusstsein einprägt und so die Verkörperung seiner schöpferischen Energie in Gang setzt und einer echten Transformation in uns den Weg bereitet. Versuche niemals, dich zu zwingen, etwas zu glauben, von dem du weißt, dass es unwahr ist. Denn wenn dein Glaube nicht auf dem soliden Fundament einer absoluten Überzeugung beruht, wirst du ihn niemals praktisch anwenden können. Der Prototyp des Geldes ist der Wert, und die Methode, mehr Geld zu manifestieren, besteht darin, sich die Summe, die wir für einen bestimmten Zweck benötigen, mental vorzustellen. Nachdem wir uns ein klares und eindeutiges Bild gemacht haben, müssen wir unsere Vision des Geldes als Symbol für den Wert des Lebens, angewandt auf seinen Verwendungszweck, erweitern. Geld ist der wichtigste konstruktive Tauschfaktor, der uns heute zur Verfügung steht. Behalten Sie den Gedanken an das, was Sie sind, um Sie zu dem zu führen, was Sie sein wollen. Schöpferische Energie kann nur auf eine Art und Weise wirken, durch wechselseitige Aktion, ausgehend vom universellen Verstand, zu Ihrem Unterbewusstsein und dann in umgekehrter Richtung, von Ihrem Unterbewusstsein zum universellen Unterbewusstsein, das Ihr Ursprung ist und das immer auf Gedanken reagiert. Ihr Hauptziel muss es sein, sich ohne den Schatten eines Zweifels davon zu überzeugen, dass der Schöpfergeist, der den Ursprung von allem, was existiert, bildet, die Wurzel ihrer Individualität ist. Es gibt nur eine Urursache, das universelle Unterbewusstsein, von dem ihr eigenes Unterbewusstsein ein Teil ist. Um dies zu verstehen, ist es notwendig, die Realität Ihrer Beziehung zum unbegrenzten Ganzen darin festzuhalten. Verbinden Sie alle Ihre Gedanken und Empfindungen mit dem Besten, was in Ihnen ist. Dieses alte Sprichwort enthält viel Vernunft. Was du siehst, ist das, was du bist. Wenn du Staub siehst, bist du Staub. Wenn du Gott siehst, bist du Gott. Der Gedanke, den wir in uns tragen, wird zu einer realen Tatsache, sowohl in unserem Geist als auch auf unserer physischen Ebene. Und so müssen wir den Gedanken an das, was wir wirklich sind, in uns tragen, um das zu werden, was wir sein möchten. Wir müssen das individuelle Unterbewusstsein als das Organ des Absoluten und den objektiven Verstand als das Organ des Relativen betrachten. Wenn Sie Ihr Denken modellieren und Ihrem Unterbewusstsein immer wieder sagen, dass es die einzige schöpferische Kraft ist, werden Sie die Freuden des Erfolgs genießen. Wie erreichen wir die Verbindung mit unserer schöpferischen Kraft? Versuchen Sie nicht, Dinge zu dem zu machen, was sie nicht sind. Das Unterbewusstsein ist subjektiv, denn es befindet sich unterhalb der Schwelle des Bewusstseins. Es ist der Baumeister des Körpers, aber es kann nicht sehen, hören oder fühlen, wie Sie ihn bauen. Bewahren Sie in Ihrem bewussten Verstand die heitere Gelassenheit zu wissen, dass das Unterbewusstsein immer nach dem gewohnten Denken Ihres objektiven Verstandes funktioniert. Sie brauchen nichts weiter zu tun. Das Unterbewusstsein wird sich um sich selbst kümmern. Wie können wir unser bewusstes Denken in einem vitalen Strom der Freude und Großzügigkeit halten? Die Antwort ist sehr einfach, auch wenn sie altmodisch erscheinen mag, indem wir auf Gott schauen. Versuchen Sie dazu, den universellen göttlichen Geist zu spüren, der unaufhörlich durch alles, was existiert, fließt. Betrachte den göttlichen Geist gelassen als einen kontinuierlichen Strom von Leben, Licht, Intelligenz, Liebe und Kraft, und du wirst feststellen, dass dieser Strom durch dich fließt und sich ständig sowohl geistig als auch körperlich in all deinen Angelegenheiten manifestiert. Bereitet euch innerlich vor, mit einer geistigen Haltung, die auf das Licht schaut, Gott ist Licht, in der Hoffnung, Leben und Erleuchtung zu empfangen, und äußerlich, indem ihr nicht durch eure Handlungen verleugnet, was ihr in euren Gedanken festzuhalten beabsichtigt. Der Geist, der euch durchströmt, wird zu euch und wird genau das, wofür ihr euch haltet, so wie das Wasser die Form des Rohres annimmt, durch das es fließt. Der Geist nimmt die Form eurer Gedanken an. Er ist ungeheuer empfindlich. Stellen Sie sich vor, wie sensibel das Lebensprinzip sein muss. Denkt daran. Denke immer wieder an es mit Freundlichkeit, mit Zuneigung und mit Vertrauen, und es wird dir wie ein willkommener Freund antworten. Wenn du versuchst, den göttlichen Geist zu analysieren, wirst du nur das Licht verdunkeln. Du kannst Gott nicht sezieren. Lasst eure Ideen zu wünschen werden. Lasst sie im göttlichen Licht beobachtet werden. Lasst sie gelassen aus sich selbst herauswachsen und ihr könnt sie in ihrem wahren und authentischen Licht betrachten. Da der Geist unendlich ist, ist es möglich, durch Gebet und Meditation von ihm zu trinken, um die lebendige Intelligenz zu erhöhen. Es ist der Fluss gemäß der wahren Ordnung. Die Kraft kommt von Gott und wird vom Menschen empfangen, der sie seinerseits auf die Natur ausübt. Dies ist die wahre Ordnung. Unser Glaube ist unser wahrer Gedanke. Wenn unser wahrer Gedanke in der Erwartung von Krankheit und Armut besteht, dann ist das unser Glaube. Dann glauben wir an die Macht von Krankheit und Armut, der wir die Türen weit öffnen werden. Einfach durch den Glauben an die göttlichen Verheißungen wird alle Verantwortung auf den göttlichen Geist, das Unterbewusstsein, übertragen. Und durch die aufnahmebereite geistige Haltung wird man zum Mitarbeiter Gottes. Erlauben wir also dem schöpferischen Geist, in uns, durch uns und durch uns zu wirken. Eine der Bedeutungen des freimaurerischen Symbols des fünfzackigen Sterns ist, dass alles zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt. Beginnen Sie an der Spitze des Dreiecks und ziehen Sie eine Linie darum herum. Sie werden zweifellos wieder an der Spitze ankommen. Wenn du also den Himmel als Ausgangspunkt nimmst, wirst du zu ihm und zur göttlichen Kraft zurückkehren. Nimmst du aber die Erde als Ausgangspunkt, wirst du zu ihr zurückkehren, so dass der Stern als umgekehrtes Dreieck gezeichnet wird. Jetzt habt ihr alles, was ihr braucht, um das Fundament für einen Überbau des absoluten Glaubens an Gott und an die Kraft Gottes in euch, die euer Unterbewusstsein ist, zu legen und ihn nach und nach aufzubauen. Dieses Wissen, wenn es gut verankert ist, wird ihnen die Herrschaft über alle widrigen Umstände und Bedingungen geben, denn sie werden in bewusstem Kontakt mit einer grenzenlosen Energie stehen. Glaube nur an deinen inneren Gott, und alles wird für dich möglich sein. Fünftes Kapitel. schnelle und konkrete Hilfe. Dieses Kapitel bietet Ihnen auf möglichst praktische Weise die Mittel, mit denen Sie die Hindernisse und Umstände des Lebens bewältigen können, die Seele, Geist und Körper aushöhlen. Integrieren Sie diese Empfehlungen und Anweisungen in Ihr innerstes Leben und halten Sie sie durch tägliche Anwendung aktiv. Sie werden Ihnen ständig helfen, destruktive Elemente zu überwinden und konstruktive Elemente anzuziehen. Angst. Wenn dir die Umstände deines Lebens nicht gefallen und du dich dabei ertappst, dass du immer mehr daran denkst, wie unglücklich du dich fühlst, geh aus dem Haus, an die frische Luft, solange du kannst. Bemühen Sie sich, mindestens 3 oder 4 Kilometer am Tag zu gehen, atmen Sie tief die frische Luft ein und denken Sie dabei: In diesem Moment atme ich das Leben, die Liebe und die Kraft des Universums ein. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Denken in alte Gewohnheiten verfällt, und überfluten Sie Ihren Geist mit dieser Affirmation. Durch die Macht der Gedanken haben Sie die Kontrolle über alle widrigen Umstände erlangt. Bestehen Sie auf der Anerkennung dieser Tatsache. Erklären Sie sich immer wieder, dass alles, was jetzt in Ihren Gedanken und Gefühlen geschieht, positiv ist. Folglich werden die äußeren Umstände auf Sie reagieren. Selbstbestimmung. Sie wird durch mangelnde Willenskraft verursacht und bedeutet Misserfolg, weil man nicht die Kraft hat, der noch ungeformten Lebenskraft den Gedanken zu geben, der notwendig ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Absolute mentale Kontrolle ist alles, was Sie brauchen, um zu tun, zu sein oder zu haben, was Sie sich wünschen. Ohne sie werden deine Kräfte zerstreut. Wenn Sie es zulassen, dass Gedanken unkontrolliert ablaufen, werden die Umstände Ihres Lebens chaotisch. Wenn zum Beispiel ein Freund etwas tut, was Sie nicht gutheißen, verhindern Sie, dass der Gedanke an das Unrecht, das Ihr Freund begangen hat, hängen bleibt. Denn wenn Sie weiter darüber nachdenken, wird das nur noch mehr Bitterkeit erzeugen. Beherrschen Sie den Gedanken und denken Sie nicht auf eine verderbliche Weise an die Freundschaft. Denken Sie stattdessen an die vielen guten Eigenschaften der Freundschaft, und das wird die Harmonie wiederherstellen. Tun Sie dasselbe in Bezug auf die gegenwärtige Situation, in der Sie sich befinden. Vergegenwärtigen Sie sie sich nicht, indem Sie zu sich sagen: Ich kann es nicht ertragen. Wiederhole stattdessen diese glorreiche Wahrheit: Mein Geist ist ein Zentrum göttlicher Operationen. Göttliche Operationen beinhalten immer Fortschritt und Verbesserung. Wenn du dich mit Glauben an diese Überlegung klammerst, wirst du sie so erfahren. Jealousy. Eifersucht ist der größte Feind der Liebe. Und wenn wir ihr erlauben, in unserem Bewusstsein zu verweilen, wird sie schließlich unsere Fähigkeit zerstören, das Leben zu genießen. Sie ist die Reaktion auf die Angst, etwas zu verlieren, und kann durch Gebet und Aufmerksamkeit überwunden werden. Es ist notwendig, auf folgende Weise zu denken: Gott ist Leben und Liebe. Ich bin Leben und Liebe. Ich kann weder die Liebe noch das Leben verlieren. Wenn du von Eifersucht bedrängt wirst, gehe so oft wie möglich weite Strecken zu Fuß und richte deine Gedanken auf die Liebe, nicht nur auf den, den du liebst, sondern auf das Konzept der Liebe und ihre Eigenschaften. Denkt an Gott als Liebe. Entfernt aus eurem Geist alle Gedanken, die mit euren persönlichen Umständen zu tun haben, und ihr werdet feststellen, dass die Liebe aus euch fließen wird, wie aus einer unerschöpflichen Quelle der Liebe und des Lebens, die euer Bewusstsein erfüllt und auffüllt. Ira. Wenn der Ärger dich erschüttert, atme tief ein und konzentriere deine Gedanken auf die Luft, die in dich eindringt. Stelle dir vor, dass sie aus Lichtstrahlen besteht, und atme tiefer und tiefer. Fahre mit den tiefen Atemzügen fort, bis du 25 Mal eingeatmet hast. Halte jeden Atemzug an und zähle bis 7. Dann atme langsam aus, halte den Gedanken beim Einatmen fest und beobachte, wie er gedanklich durch die Lunge wandert und wie Lichtstrahlen in alle Teile des Körpers eindringt. Meditieren Sie dann über jeden positiven Gedanken, der sich auf Sie selbst bezieht, sowie über das Einssein mit dem Leben und dem Guten. Wenn du dich auf diese Weise übst, wirst du bald deine Neigung zum Zorn vermindern. Schuld. Sobald du anfängst, dir Vorwürfe zu machen, weil du etwas falsch gemacht hast, lass diesen Gedanken in dein Bewusstsein eintreten und eliminiere jeden anderen Gedanken. Unendliche Intelligenz und unendliche Weisheit drücken sich in diesem Moment in mir aus, und zwar mit zunehmender Intensität. Machen Sie auch diese Übung. Beugen Sie Ihren Rumpf, ohne die Knie zu beugen, sodass Sie mit den Fingerspitzen den Boden berühren. Atmen Sie ein, während Sie Ihren Körper anheben, und atmen Sie jedes Mal aus, wenn Sie ihn beugen. Wiederholen Sie dies 16 Mal, begleitet von der oben genannten Affirmation. Angriff. Diese subtile zerstörerische Energie muss vollständig ausgelöscht werden, indem du in direkten Kontakt mit all der Freude kommst, die existiert. Denn du bist eins mit deiner Quelle, der universellen Güte. Das Leben will durch dich Freude ausdrücken. Weil sie zu diesem Zweck hier sind, können und sollten sie all das Gute, das das Leben zu bieten hat, genießen. Machen sie körperliche Übungen, während sie sich auf diesen Gedanken konzentrieren. Eine gute Übung ist es, sich auf einen Stuhl zu setzen und tief einzuatmen und dann langsam auszuatmen. Beugen Sie dabei langsam Ihren Oberkörper, bis Sie mit den Fingerspitzen den Boden berühren. Wiederholen Sie dies 7-mal mit der folgenden Affirmation. In diesem Moment fließt die Freude Gottes in mir und durch mich. Verzweiflung. Es ist die Unfähigkeit deinerseits, die allmächtige und grenzenlose Energiequelle, Gott, als deinen unerschöpflichen Begleiter zu erkennen. Wenn dich die Verzweiflung überfällt, frage dich sofort, welche Energie hat mich erschaffen und zu welchem Zweck? Dann wiederhole langsam und gewissenhaft, ich glaube fest daran, dass Gott eine allgegenwärtige und unveränderliche Quelle der Energie und des Schutzes ist. Beobachte deine Gedanken und verhindere, dass sich irgendetwas, das dieser Behauptung widerspricht, in deinen Geist einschleicht. Halten Sie mit Ihrem ganzen Willen daran fest, und auf diese Weise wird es Ihnen gelingen, die Mutlosigkeit und den Glauben, dass Sie irgendeine Kraft oder Energie besitzt, zu beseitigen. Entmutigung. Wenn dieser Feind des Friedens und des Glücks auf dem Vormarsch ist, singen Sie. Singen Sie laut, wenn Sie können, und wenn nicht, singen Sie im Geiste. Singen Sie, was immer Sie wollen. Beobachten Sie Ihren Atem und führen Sie jeden Abend den Gedanken in Ihr Unterbewusstsein ein, dass Gott Sie zu dem Zweck geschaffen hat, alle Harmonien des Lebens auszudrücken, um sie sowohl in dir als auch durch dich auszudrücken, und dass es dein göttliches Recht ist, Harmonie zu sein und in deiner täglichen Erfahrung harmonisch zu sein. Meditiert über die Harmonie, die ihr in der Natur ausgedrückt seht, und versucht sie in euren Gedanken zu tragen, um sie dann durch euch auszudrücken. Unglaublichkeit. Ein unglücklicher Gemütszustand ist das direkte Ergebnis der Betrachtung des Lebens aus einer physischen Perspektive, als ob dies die einzige Realität der Existenz wäre. Führe jeden Abend vor dem Schlafengehen folgenden Gedanken in dein Unterbewusstsein ein. Es gibt nur einen Verstand, mit dem ich an mich selbst denken kann, und das ist der Verstand der göttlichen Liebe und Macht. Meditiere am Morgen darüber. Kleinheit. Wenn der Körper der Ausdruck von Gedanken ist, ist Krankheit das Ergebnis des Glaubens, dass der Körper diesen Gedanken unterworfen ist. Erklären Sie sich mehrmals am Tag, dass alle körperlichen Krankheiten das Ergebnis negativer Gedanken sind. Wenn Sie diese Aussage wirklich als wahr akzeptiert haben, werden Sie darauf achten, nur gesunde und harmonische Gedanken zu haben, über sich selbst und andere. Wenn du zum Beispiel spürst, dass du Kopfschmerzen bekommst, fange sofort an, tief zu atmen und wiederhole dir bei jedem Atemzug, dass der Atem das Leben ist und dass das Leben vollkommene Gesundheit ist. Ich bin lebendig und die Gesundheit des Lebens manifestiert sich in diesem Moment in mir. Neid. Neid entsteht durch ein Gefühl der Trennung von Gott und dem Guten. Du musst dich bemühen zu erkennen, dass alles, was das Leben dir zu bieten hat, zu jeder Zeit und an jedem Ort in seiner Fülle vorhanden ist und dass dies für dich zum sichtbaren Ausdruck kommen wird, wenn du diese große Tatsache immer wieder erkennst. Unentscheidung. Es ist die Unfähigkeit zu erkennen, dass ihre Intelligenz das Instrument ist, durch das die universelle Intelligenz konkrete Form annimmt. Das Bemühen, dies zu erkennen, sollte zur Gewohnheit des Geistes werden, anstelle jener krampfhaften Versuche, die unternommen werden, wenn die Notwendigkeit einer Entscheidung auftaucht. Furcht. Ein Schriftsteller sagte einmal, dass die Angst das einzige Übel ist, das es gibt. Es ist wahr, dass sie die zerstörerischste Energie ist, die man in sich tragen kann. Wenn die Angst dich angreift, schließe die Tür deines Geistes mit diesem positiven Gedanken. Die einzige schöpferische Energie, die es gibt, ist der Gedanke. Alles ist möglich für diejenigen, die glauben, dass der Gott, der den Menschen erschaffen hat, dies tat, um seine väterliche Liebe und seinen Schutz für sein Kind zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, der meine Intelligenz und mein Leben ist und sich jetzt in meinem Bewusstsein manifestiert. Während Sie darüber nachdenken, gehen Sie mit Energie oder machen Sie anstrengende körperliche Übungen. Wann immer du spürst, dass Angst aufkommt, verbanne sie sofort und ersetze sie durch einen Gedanken, der die Macht Gottes in dir bekräftigt. Kurz gesagt, die Angst wird vollständig besiegt, indem man jeden Gedanken eliminiert, der uns an eine andere Macht als die Gottes glauben lässt, an den Geist des Lebens und der Liebe, der unser eigenes Geburtsrecht ist. Übermäßige Sensibilität. Ein extrem sensibler Geist ist einfach ein egoistischer Geist. Wir fühlen uns beleidigt, weil jemand etwas sagt oder tut, was uns nicht gefällt. Oder im Gegenteil, diese Person weiß nicht, wie sie das sagen oder tun soll, was sie unserer Meinung nach sagen oder tun sollte. Um diese schädliche Denkgewohnheit auszurotten, müssen Sie dieselbe Methode anwenden, die unter Selbstmitleid beschrieben wird. Und wenn Sie Vertrauen in Ihre geistige Arbeit haben, werden Ihre Bemühungen belohnt werden und Sie werden sich leicht von dieser schädlichen Gewohnheit befreien. Schlussfolgerungen. Abschließend wäre es vielleicht sinnvoll, eine konkrete Idee, eine Art Formel zu geben, wie man handeln und das Gewünschte erreichen kann. Zuallererst sollten wir uns so weit wie möglich unserer Vorstellung von Gott annähern, sowohl im Denken als auch im Handeln. Auf den ersten Blick mag es unmöglich erscheinen, sich einem solchen Ziel zu nähern. Aber der Gedanke, dass Gott uns aus sich selbst herausgeschaffen hat, weil er in uns gesehen und gefühlt werden wollte, wird uns helfen, durchzuhalten. Als wir als Kinder mit dem Lesenlernen begannen, spürten wir, wie wunderbar es wäre, wie Erwachsene lesen zu können, und so versuchten wir es immer wieder, bis wir dieses Ziel erreichten. Vielleicht haben Sie gerade jetzt einen großen Wunsch, für den Sie bereit wären, Ihr Leben zu geben. Eigentlich müssen Sie nur damit beginnen, jeden Tag ein paar Augenblicke damit zu verbringen, diese Idee von Gott zu durchdringen und in ihr zu leben. Versuchen Sie dann, den geistigen Prototyp Ihres Wunsches zu entdecken, indem Sie alle physischen Gedanken an diesen Wunsch ausschalten. Wenn du einen Menschen finden willst, mit dem du dein Leben wirklich teilen kannst, dann verschließe deinen Geist vollständig vor allen physischen Persönlichkeiten und Wesen. Vor allen physischen Persönlichkeiten und Wesen. Konzentrieren Sie sich jetzt auf den Gedanken und das Gefühl des Geistes der Liebe und der wahren Gemeinschaft, ohne Bezug zu einer physischen Person. Die Person ist das Instrument, durch das sich diese besonderen Qualitäten manifestieren und nicht die Qualitäten selbst, die wir meist erst erkennen, wenn es zu spät ist. Vielleicht wollen Sie Ihre finanzielle Situation verbessern. In diesem Fall suchen Sie nicht nach Geld, sondern nach dem, was es symbolisiert: Identität, Freiheit und Überwindung von Unzulänglichkeiten. Deshalb müssen Sie sich morgens und abends oder zu jeder anderen Zeit, wenn Sie sicher sind, dass Sie nicht gestört werden, einen Moment der Einsamkeit suchen und über Ihre wahre Beziehung zu Gott meditieren. Wenn Sie Ihre Sensibilität bis zum Punkt der Gewissheit angeregt haben, sollten Sie über die allgegenwärtige und unvergängliche essentielle Freiheit Gottes meditieren. Versuchen Sie, die Tatsache nicht aus den Augen zu verlieren, dass der stärkste Magnet für die Anziehung von materiellem Erfolg Ideen sind. Es besteht eine gute Chance, dass Sie eine dieser erfolgsbringenden Ideen aufgreifen, wenn Sie die in diesem Buch erwähnten Vorschläge beharrlich befolgen. Wenn Sie das tun, werden Sie nicht nur die Idee erfassen, sondern auch den Mut haben, sie in die Tat umzusetzen. Dieser Mut, den Sie positiv nutzen, wird Ihnen das Objekt Ihrer Begierde bringen. Mut, Liebe, Freundschaft, Gesundheit, Glück und jenen Frieden, der alles Verständnis übersteigt. Möge Ihnen all dies in Fülle zuteil werden.